Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Natürlicher Umgang war in meiner Erinnerung so eine Mixfolge. Wir haben über eine ganze Menge Sachen gesprochen, nicht so richtig speziell, aber ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die Phase, in der wir viele Dinge, die wir in vorherigen Folgen auch schon mal gesagt haben, wiederholen und einfach ein bisschen zusammenfassen. Also lasst uns mal reinhören. Also in meiner letzten Beziehung gab es bis auf zum Schluss, als ich Flo kennengelernt habe, irgendwie nie so starke Ausschläge, irgendwie, dass irgendwas besonders, also dass irgendwas so zu Konflikten geführt hat, weil ich glaube, es war auch sehr stark an meinem Partner lag, der einfach da auch, also das einfach so dann auch hingenommen hat irgendwie und gar nicht so das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen, also das besser lieber so klein gehalten hat, deswegen. Das lag nicht nur an ihrem Partner damals, dass da nie so starke Ausschläge gab, sondern es lag auch daran, dass sie, zumindest wie sie es mir erzählt hat, nie so starke Gefühle außerhalb der Beziehung hatte. Also die beiden hatten eine offene Beziehung und sie hat auch mit Menschen geschlafen außerhalb, die nicht ihr Partner waren und das auch teilweise über eine längere Zeit. Aber da hat sich nie mehr als eine Freundschaft entwickelt. Außer eben das mit dem anderen Paar, was sie in einer anderen Folge mal erwähnt hat. Und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich auch schon mal erwähnt habe, dass wir eigentlich in Hinsicht Polyamorie beides Grünschnäbel waren. Also ich hatte das immer mal wieder versucht. Ich hatte da auch 2-3 Monate mal 2 Beziehungen gleichzeitig. Aber mit meiner vorherigen Freundin war das nicht möglich und Jeannie hat das in ihrer vorherigen Beziehung ja auch nicht gehabt. Sie hat eine offene Beziehung gehabt, aber keine mehrfachen Beziehungen. Das heißt, wir haben uns da hingesetzt, einen Podcast gemacht, über Dinge gesprochen, von denen wir eigentlich praktisch gar nicht so viel Ahnung haben. Vielleicht ist das auch ein bisschen Natürlichkeit, dass man seinen Bedürfnissen folgen kann, irgendwie zum Beispiel sich anzufassen oder nebeneinander zu sitzen oder sich zu küssen. Mhm. Und das fand ich immer super extrem unnatürlich, genauso wie wenn wir uns zu dritt mit deiner Ex-Freundin getroffen haben, war es ja auch nicht okay, wenn wir uns küssen, das haben wir nie getan. Ja. Ich glaube, da muss man ganz stark abwägen und da gibt es keine Patentlösung für, denn wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann interessieren mich die Bedürfnisse meines oder meiner Partnerin ja auch. Und wenn ich sage, okay, ich sehe meine Affäre irgendwie 3-mal die Woche und 1-mal die Woche zusammen mit meiner Partnerschaft, dann ist es vielleicht okay, wenn ich sie zu der Zeit nicht küsse, zumindest für einen Zeitraum. Wenn es allerdings so ist, dass ich meine Affäre eh nur alle 3 Wochen sehe und dann ist meistens meine Partnerin dabei und dann können wir auch keine Zärtlichkeiten austauschen, dann ist mein Bedürfnis ja schon wesentlich höher als das Bedürfnis meiner Partnerin, uns vielleicht nicht küssen zu sehen. Und es geht ja auch nicht nur immer, entweder küsst ihr euch oder ihr küsst euch nicht, sondern da muss man halt über Bedürfnisse auch verhandeln und gucken, okay, gibt es da vielleicht Lösungen, die wir jetzt gerade nicht im Blick haben? Können wir uns irgendwo anders sehen oder treffen wir uns eine Zeit lang zu dritt und dann geht einer? Oder da gibt es 1000 Möglichkeiten, aber es gibt nicht immer nur dieses, ich will meine Bedürfnisse jetzt durchsetzen. Damals war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Bedürfnisse zu kurz kommen und ich deswegen als Übersprunghandlung quasi mit dem Kopf durch die Wand wollte. Dass man dann gerne bei dem Menschen schläft. Das, genau, das verstehe ich immer nicht. Diese Forderung nach sowas. Also man schläft ja miteinander in einem Bett, weil es schön ist und weil es beide möchten. Und ich frage mich immer, also diese Forderung gibt es ja in vielen Bereichen, so eine knallharten Dinge, wo man so Gefühl einfordert irgendwie. Also wo man Zuneigung einfordert. Mhm. Und dann denke ich mir immer, ich hatte ja so ein Thema letztens bei mir in der Verwandtschaft irgendwie, wo ich so dachte, also meinst du, dass du jetzt, wenn du mich jetzt drängst, zu dir zu kommen, meinst du, dass ich dann gerne zu dir komme? Und genauso ist das ja wie mit, du schläfst jetzt bei mir im Bett, also denken die Leute dann, dass man das dann gerne macht? Ich glaube, da geht es gar nicht um gerne machen. Und ich glaube, auch meiner Ex-Freundin ging es in der Situation, die ich vorher beschrieben hatte, wo sie quasi eingefordert hat, dass ich bei ihr schlafe und nicht in meinem eigenen Bett mit der anderen Person, da ging es nicht um darum, ob ich das gerne mache oder nicht, sondern da ging es um sowas wie eine Rückversicherung, so okay, ich bin immer noch da, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich das gerade nicht will, im Zweifel für dich. Und das kann ich schon in gewisser Weise verstehen. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich glaube, sie sehr stark getriggert war durch diese Situation, die da vorher passiert ist. Und wenn man quasi gerade ein bisschen außer sich steht und sowas wie eine Panikattacke hat, dann ist es einem total egal, dann ist man nicht mehr empathisch. Dann ist es einem total egal, ob die andere Person gerade da sein will oder nicht. Dann braucht man einfach jemanden, der da ist. Das war nämlich dann so eine Krise in unserer Beziehung, dass wir irgendwie, ich weiß heute nicht mehr, wie das passiert ist, eine Polypause vereinbart haben, gesagt haben, wir sind jetzt 2 Monate monogam. Unpopular Opinion. Ich glaube, in manchen Situationen kann das durchaus funktionieren. Zu sagen, okay, wir machen jetzt für eine bestimmte Zeit langsamer, verändern für eine bestimmte Zeit unsere Beziehung. Es kann übrigens auch als offene Beziehung funktionieren, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Zeitraum von 2 Monaten, da ist die Beziehung offen, danach schließen wir die wieder und evaluieren das. Das kann zwar blöd gegenüber Dritten sein, aber der Beziehung kann es durchaus helfen. Und das, was wir damals gemacht haben, zu sagen, okay, wir schließen die Beziehung jetzt für 2 Monate, das kann in manchen Situationen nützlich sein. Natürlich nicht in allen, in manchen, wie in meiner Situation damals, kann es auch eher schädlich sein, sowohl für die Beziehung zu den Affären als auch für die Partnerschaft. Ich glaube, also für mich ist, also wenn ich so gegen das widerstehen muss, was ich eigentlich möchte, ich finde das ganz schön traurig, wenn man seinen so positiven Dingen wie guten Gefühlen gegenüber anderen Menschen irgendwie nicht seinen Lauf lassen darf. Irgendwie das. Ja, aber es blendet ja völlig aus, dass das Verhalten nicht ohne Konsequenzen ist. Also kein Verhalten ist ohne Konsequenzen. Das ist dieser Unterschied zwischen Beziehungsanarchie und Relationship Anarchy und Relationship Libertarianism. Dass es bei Relationship Anarchy eben auch darauf ankommt, dass jede Handlung Konsequenzen hat. Und Libertarianism ist das, was Jeannie jetzt hier gerade quasi propagiert. Die sagt nämlich, okay, bei mir hat das Ganze positive Gefühle ausgelöst, warum darf ich es dann nicht? Und die Antwort ist, naja, weil es bei anderen Menschen, die mir vielleicht wichtig sind, negative Gefühle auslöst. Also das muss man immer gegeneinander abwägen. Hat es halt dazu geführt, dass ich mich so unnatürlich wie möglich verhalten habe, nämlich dieses Date oder dieses Treffen abgesagt habe, was dann nicht nur das Verhältnis zwischen meiner Ex-Freundin und mir belastet hat, weil klar, es ist ja doof, wenn ich sage so, okay, ich wäre jetzt lieber gerade bei der anderen Person, aber ich bin jetzt hier, um dir Fürsorge zu leisten quasi, obwohl ich kann mich an eine Situation erinnern, da war sie gar nicht da, da saß ich dann allein zu Hause. Als auch die Beziehung zu den anderen beiden Personen, die ich eigentlich treffen wollte, 2 waren das, die sind dann nämlich kaputt gegangen. Also ich habe mit denen keinen Kontakt mehr, weil sie gemeint haben, sie machen das nicht mehr mit, aus gutem Grund, weil ich möchte auch nicht so behandelt werden, dass jemand mit mir was ausmacht und ich dann quasi komplett abhängig bin von dem Partner oder der Partnerin dieser Person. Ja. Ich glaube, da muss man 2 Szenarien unterscheiden. Das erste ist das, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich die Treffen der Affären mit mir komplett abhängig gemacht von den Launen meiner Partnerin. Und dass da dann die Affären irgendwann keine Lust mehr drauf hatten, weil ich nicht standhaft bin quasi, das verstehe ich immer noch total. Aber auf der anderen Seite läge es auch an mir zu sagen, okay, wir finden jetzt eine Lösung dafür, wir setzen uns jetzt zu dritt zusammen. Das ist mein Wunsch, nicht nur eine Partnerschaft mit dir zu führen, sondern auch eine Affäre, Freundschaft plus, whatever, mit dir. Wir müssen jetzt dafür eine Lösung finden. Und da quasi das Heft in die Hand zu nehmen, das ist etwas, was mir auch eine Freundschaft plus damals gesagt hat. Sie meinte nämlich so, ey, es fühlt sich gerade an, als wäre ich von deiner Partnerin abhängig, aber ich möchte eigentlich nur von dir abhängig sein. Und das stimmt. In der Beziehung ist man gegenseitig voneinander zu gewissen Teilen abhängig. Ich könnte ja auch selber kurzfristig absagen, aber das möchte ich ja nicht, weil ich die Person sehen möchte. Aber es tut trotzdem nicht so weh, wie wenn ich selbst die Person sehen wollen würde, aber ich absagen muss wegen meiner Partnerin. Deswegen sollte man da quasi, ich sag mal, die Eier in der Hose haben, auch wenn es sehr unkorrekt ist, für sich einzustehen und da mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden. Fühlt sich das für dich natürlich an, wie wir miteinander umgehen? Sehr, ja. Und das war für mich tatsächlich, es hat sich nie die Frage gestellt, ob ihr jetzt irgendwas dürft oder sollt oder nicht. Also es war irgendwie klar, dass wenn Marcel hier ist oder ich bei Marcel bin oder wir irgendwie im Kontext zu dritt sind, dass du dann mit beiden von uns so umgehst, wie du es normalerweise tun würdest. Ich glaube, dass es am Anfang wirklich so war. Ich glaube aber auch, dass dadurch, dass ich es so sehr betont habe in dieser Folge und in einigen nachfolgenden Folgen auch, dass ich dann gar nicht mehr zurück konnte. Also wenn ich dann sagen würde so, hey, das fühlt sich irgendwie für mich heute blöd an, wenn ihr euch küsst, könnt ihr das bitte lassen? Das wäre nur auf Unverständnis gestoßen. Damit habe ich quasi meine eigene Situation, die später scheiße werden sollte, habe ich schon gefestigt. Vorheiligabend? Nee, ich glaube, es war Silvester. Mhm. Ja, das war Silvester, weil da habe ich gemerkt, dass irgendwo, an irgendeinem Punkt ist meine Stimmung so ein bisschen gekippt und ich war sehr depressiv da. Also ich habe einfach, alle haben mich genervt, ich habe alles scheiße gefunden, habe gar keine Freude an irgendwas gehabt und habe auch gemerkt, dass wenn ihr beide euch küsst, dass es was in mir auslöst, so ein Groll oder so ein, oh Gott, jetzt ist sie für ihn da und nicht für mich. Oh ja, an die Situation kann ich mich auch noch gut erinnern. Diese Situation hat sich dann zwar aufgelöst, indem ich das quasi geäußert hatte und Jeannie dann sich Zeit genommen hat für mich und mit mir gekuschelt hat und mir versichert hat, dass alles in Ordnung ist. Aber das war nicht immer so tatsächlich. Also ich glaube, Jeannie war auch dann zeitweise irgendwann genervt, weil es häufiger passiert ist, dass ich mich mit irgendwas nicht wohlgefühlt habe, das dann geäußert habe und sie sich dann quasi um mich kümmern müsste. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass diese Aufnahme kurz vor der Pandemie entstanden ist. Und in der Pandemie ist es natürlich nochmal ganz anders. Da war ich psychisch sowieso schon ziemlich am Boden. Ich hatte gerade meinen Job aufgegeben oder verloren. Meine Psychotherapie fand nicht statt. Und Jeannies und Marcells Verhältnis wurde immer enger und er war ungefähr 5-mal die Woche da. Und dann gab es natürlich häufiger Situationen, die mich gestört haben, aber nicht jedes Mal, wenn ich das gegenüber Jeannie geäußert hatte, gab sie mir da quasi Sicherheit oder Verständnis. Sondern ich war dann immer häufiger mal auf mich alleine gestellt. Und das, was ich dann da erlebt habe, das hat natürlich meinen Eindruck, dass sich unsere Beziehung auseinanderentwickelt, verfestigt. So ist das quasi alles erst ins Rollen gekommen. Ach nee, lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie das Ganze so angefangen hat. Da ging es nämlich darum, dass Flo ja auch jemanden kennengelernt hatte und meinte, ich könnte mir vorstellen, irgendwie bei ihr zu übernachten. Ja. Genau, bei mir war das noch irgendwie überhaupt nicht aktuell. Mhm. Also irgendwie gar nicht, also 3 Tage vorher war es irgendwie gar nicht aktuell, danach wurde es aktuell. Das war alles ein bisschen verrückt und wir hatten auch wirklich irgendwie viel zu kommunizieren irgendwie in dieser Woche. Ich muss sagen, das war auch ein Punkt, der mich jetzt im Nachhinein sehr gestört hat. Wir haben nämlich beide relativ gleichzeitig jemanden kennengelernt damals. Jeannie hat Marcel kennengelernt, ich habe eine andere Person kennengelernt. Bei mir wurde es dann im Endeffekt nichts, weil sich die Person doch für Monogamie mit jemand anderem entschieden hat. Und Jeannie und Marcel haben sich eben weiter gedatet. Und ich hatte damals gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, bei dieser Person zu übernachten, was erstmal relativ schlimm war für Jeannie, weil sie meinte, Übernachten ist für sie sowas total Persönliches. Und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen, haben dann einen Kompromiss gefunden oder einen Konsens gefunden, nämlich, dass die Person bei uns übernachtet, aber ich bei Jeannie im Bett schlafe, was womit ich schon mal Abstriche gemacht hat, was okay ist. Aber in der Woche darauf, oder vorher, weiß ich gar nicht mehr schon, also zeitlich sehr nahe, hat Jeannie dann gemeint, ey, ist es ein Problem, wenn ich bei Marcel übernachte? Und ich dachte so, willst du mich verarschen? So, warum ist es für dich ein Problem, aber für mich irgendwie soll es keins sein? Also für mich war es kein Problem. Also was heißt kein Problem? Es war dann schon ein Problem, aber es war kein Problem, dass ich Jeannie aufdrängen wollen würde. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, nö, ist okay, weil ich will hier keinen Wettbewerb draus machen. Und da werde ich auch nochmal ein Video dazu machen, was passiert, wenn man so unterschiedliche Erwartungen hat, also auch unterschiedliche Grenzen hat. Oder auch, was natürlich auch passieren kann, wenn sich Gefühle verändern. Wenn ich gesagt habe, okay, übernachten ist für mich völlig in Ordnung und dann übernachtet sie einmal und dann sage ich, okay, übernachten ist für mich gar nicht mehr in Ordnung. Das ist nämlich im Prinzip auch passiert. Ich dachte so, was, ihr habt euch irgendwie 2-mal getroffen, jetzt brauchst du das schon so und das hat mich irgendwie verwirrt. Und naja, dann kam aber der Fall, dass irgendwie 3 Tage später Marcel mich fragte, ob ich bei ihm übernachten möchte. Genau. Ja, so, das heißt, wir haben einfach weiter über dieses Übernachten-Thema gesprochen und geguckt, wie sich das für uns anfühlt. Mich macht es gerade ein bisschen ärgerlich, das anzuhören, weil das hört sich so lustig an, dass wir damals über dieses Übernachten-Thema gesprochen haben und da dann einen Kompromiss gefunden haben und dann Jeannie gesagt hat, so, hey, darf ich bei Marcel übernachten? Aber es war überhaupt nicht lustig. Das war echt scheiße für mich. Das war richtig kacke eigentlich. Und ich selber hier im Podcast verkaufe es ja auch so, als wäre es das Einfachste der Welt. Nee, das war an dem Punkt schon scheiße. Also, dass man auch, wenn es um natürliches Verhalten geht und Bedürfnisse, dass natürlich da auch man irgendwie einen Konsens finden kann. Und der muss nicht immer symmetrisch sein. Also, genau. Nur weil es für dich okay ist, dass ich bei Marcel übernachte, meistens, oder wir sprechen halt drüber, muss es nicht automatisch für mich okay sein. Und das hat für mich total viel Druck rausgenommen irgendwie. Für mich hat es überhaupt keinen Druck rausgenommen. Für mich hat es eher Druck hinzugefügt. Neben dem Druck zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn du bei Marcel übernachtest, auch wenn es nicht komplett leicht ist, aber ich komme damit klar, hat es noch den Druck hinzugefügt, so okay, ich mache jetzt was für dich, aber ich bekomme dafür jetzt eigentlich nichts zurück. Also natürlich, eine Beziehung sollte nicht unbedingt so ein, ich gebe dir was und ich bekomme da was zurück sein. Aber wenn man eh schlecht in sowas ist, aufgrund psychischer Sachen, wie ich das Gefühl hat, zu wenig abzukriegen, dann ist es nochmal extra schwer. Und dann sollte man sowas in einer Beziehung auch nicht machen. Also ich glaube, asymmetrische Regeln würde ich in einer Beziehung nicht mehr aufstellen. Ja. Und als ich das zum Beispiel geäußert habe, dass wenn er hier übernachtet, ich erstmal bis auf Weiteres gucke, dass ich woanders schlafe oder dass ich mich irgendwie beschäftige oder so, dann ist das meine Grenze und deine ist eben eine ganz andere. Mhm. Und das hat sich total gut angefühlt, das so aussprechen zu können, weil ich möchte dich auf keinen Fall im natürlichen Umgang mit Marcel beeinträchtigen. Das heißt, du kannst weiterhin selbst entscheiden, was du tust. Mhm. Und ich muss dann schauen, was ich für mich tue. Ja. Diese Folge macht mich echt emotional. Also erstmal weiß ich gar nicht mehr, dass ich damals gesagt habe, wenn Marcel hier übernachtet, dann gucke ich erstmal, dass ich irgendwo auswärts schlafe. Das war ja dann auch relativ schnell nicht mehr möglich wegen dem Corona-Lockdown. Man durfte ja kaum noch raus, geschweige denn andere Menschen besuchen. Das heißt, ich war quasi gefangen. Ich konnte gar nicht mehr ausweichen. Und das Zweite ist, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass du dich unnatürlich verhältst. Das heißt, ich muss selber gucken, wie ich damit klarkomme. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist was, das kann kein Mensch schaffen. Kein Mensch ist unabhängig von anderen Menschen. Und natürlich kann man sagen, okay, wenn du das machst, dann werde ich mich von dir trennen. Das ist halt die ultimative Konsequenz. Aber wenn ich sage zum Beispiel, okay, Marcel kann hier übernachten, ihr könnt im Nebenzimmer vögeln und ich muss dann halt gucken, wie ich damit umgehe, das ist einfach eine Erwartungshaltung an mich selbst, die ich nicht erfüllen kann und die ich nicht erfüllen konnte. Und ich glaube, kein Mensch kann das. Und ich lag schon im Bett und ich dachte da zu dem Zeitpunkt so, okay, also mir wäre das jetzt eigentlich gerade relativ egal, ob die beiden Sex haben oder nicht. Und ich weiß natürlich nicht, wie, also doch in dem Moment wäre es wirklich total okay für mich gewesen. Aber was ich sagen würde, ist, Gefühle ändern sich auch von Tag zu Tag und von Mensch zu Mensch. Natürlich war es auch bei mir so, dass es Situationen gab, wo ich sagte, okay, ich habe überhaupt kein Problem, wenn Jeannie und Marcel im Nebenzimmer vögeln. Es war auch nicht so, dass ich damit immer ein Problem hatte, aber ich hatte damit eben öfter ein Problem. Und das wurde eben dadurch bestärkt, dass sie es eben trotzdem gemacht haben, fast egal, wie ich mich damit gefühlt habe. So ist es bei Beziehungen eben auch. Mhm. Wenn du ständig nur monogame Paare siehst, dann hältst du das für normal. Und zwar weiterhin für normal. Und wenn sich plötzlich drei Leute küssen, dann macht das was. Ja. Und ich glaube, bei vielen entspringt dann auch so ein Funke und die denken dann weiter darüber nach. Bei manchen ist es dann so, wir müssen ja ständig dieses Veganismus-Beispiel bringen, aber bei manchen ist es dann so, wie beim Veganismus, wenn man einfach nur was Veganes isst und so wie man einfach eine Polybeziehung lebt und man spricht nicht mal mit den Leuten über Veganismus, aber sie werfen einem gleich entgegen, dass sie nur wenig Fleisch essen. Und ich glaube, so ist es auch mit so Beziehungen irgendwie, dass sie dann, dass manche dann direkt sagen, ja, für mich wäre das nichts. Also die meisten Vergleiche finde ich ja eher zweifelhaft, aber dieser Vergleich ist tatsächlich ziemlich gut. Wenn man sich einfach natürlich verhält und jetzt sind wir erstmals bei, ich glaube, 48 Minuten oder so, erstmals bei der beim Thema der eigentlichen Folge. Wenn man sich in der Öffentlichkeit natürlich verhält als Polypaar, wird man angeguckt und teilweise komisch angeguckt. Und Leute, die einen kennen, fangen sich an zu rechtfertigen, warum sie keine polyamore Beziehung haben könnten, obwohl man sie das nicht gefragt hat. Keine Ahnung, sich irgendwie was zu verwehren, was man eigentlich gerade möchte. Mhm. Wären wir beim selben Thema, wo wir immer irgendwie am Ende landen. Ja, authentisch sein. Ja, authentisch sein, aber auch, was wir ja gerade auch sehr viel erlebt haben, ist auch negative Gefühle einfach nochmal aushalten und sich auch da nicht verstellen. Ich finde, das ist total wichtig. Negative Gefühle aushalten und sich nicht verstellen sind zwei verschiedene Dinge. Nicht verstellen ist meistens, ich würde sogar sagen, immer gut, aber negative Gefühle aushalten muss man nicht. Zumindest nicht dauerhaft. Also wenn man mal einen Abend lang nicht so tolle Gefühle hat und merkt so, okay, da bin ich jetzt drüber, das läuft jetzt nächstes Mal anders, so, das war gut, dass ich das gemacht habe, dann kann man negative Gefühle auch mal aushalten. Aber wenn es einem dauerhaft scheiße geht mit einer Situation, dann muss man das nicht aushalten, dann muss man das ändern. Ja, genau. Weil nur weil wir reflektiert sind und viel über das Thema reden und einen Podcast haben, heißt es nicht, dass es uns davor schützt, auch mal negative Gefühle zu haben und schützt uns auch nicht davor, dass es uns schwerfällt, diese zu äußern. Vielleicht sogar gerade in Gerade deswegen. Gerade deswegen. Das Thema hatten wir ja schon mal angesprochen, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich es echt unterschätzt, wie krass man da selbst eine Erwartungshaltung aufbaut. Denn wenn du selbst einen Podcast hast darüber, dann stellst du eine ganz schöne Erwartungshaltung an dich selbst. Und dann ist es mir zeitweise fast unmöglich gefallen, negative Gefühle auszudrücken, weil das so gegen das ging, was ich propagiert habe. Und das hat dazu geführt, dass ich so lange ausgehalten habe, bis es nicht mehr ging, bis dann im Endeffekt alles zusammengebrochen ist. Gut, das hat jetzt dazu geführt, dass ich viele Dinge wieder relativieren muss. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Wir haben letztens auch darüber gesprochen, dass alle Beziehungen, die wir gerade so haben, dass die irgendwie gar nicht in Schubladen zu stecken sind. Nee, und zwar keine von denen. Nee. Das ist so spannend. Ja, und das, also ich zumindest, also ich habe absolut null das Bedürfnis mehr, irgendwas in eine Schublade zu stecken. Das fühlt sich gerade für mich extrem natürlich an, genau das nicht zu tun. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung, das nicht zu tun. Aber wie Jeannie schon gesagt hat, das fühlt sich gerade so an. Und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dieses gerade auf für immer zu übertragen. Denn damals hatte ich auch nicht das Bedürfnis, das in eine Schublade zu stecken. 2-3 Monate später schon. Aber Jeannie hatte das Bedürfnis weiterhin nicht. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, Beziehungen zu benennen. Und es ist auch okay, wenn sich sowas ändert. Genau. Ja, ich dachte auch gerade, als wir darüber gesprochen haben, da sind mir 4, 5, 6 Beziehungen eingefallen, die ich gerade auf unterschiedlichsten Ebenen habe. Manche sexuell, manche nicht. Manche platonisch, manche emotional, manche romantisch und manche romantisch und emotional. Und das lässt sich alles gar nicht, also das ist irgendwie alles so ein bisschen verwoben. Das fühlt sich total, das fühlt sich natürlich an. Und dann auch so mit den Menschen umgehen können, wie man ihnen gegenüber fühlt. Und nicht wie eine Bezeichnung einem das vorschreibt. Ja. Das kann tatsächlich ziemlich schön sein. Ich erinnere mich, dass es damals ziemlich schön war, sehr viele Menschen in meinem Leben zu haben, mit unterschiedlichsten Beziehungsarten verknüpft. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich gerade aus einer fast 3-jährigen Beziehung kam, die relativ statisch war und dann wieder ein bisschen diese Freiheit gebraucht habe, das eben nicht zu definieren. Und jetzt gerade bräuchte ich das vielleicht wieder zu definieren. Das heißt, wahrscheinlich ist es wie so eine Wellenbewegung. Manchmal möchte man das und manchmal möchte das einfach nicht, möchte man das nicht. Und das kann sich auch innerhalb von einer Beziehung verändern. Also ich glaube, man muss sich jedes Mal ein bisschen neu selbst erfinden. Und darüber, was eigentlich eine Beziehung oder was eine Partnerschaft oder was eine Affäre ist, sprechen wir nächstes Mal. Da geht es nämlich um die Folge Bezeichnungen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob noch ein konstruktiver Krawall dazwischen kommt. Das werdet ihr dann rausfinden. Diese Folge hat ziemlich viel bei mir ausgelöst, ehrlich gesagt. Und die nächste Folge wird wahrscheinlich leichter, die über Bezeichnungen. Aber ich erinnere mich, dass wir irgendwann auch mal eine Folge mit Marcel zusammen gemacht haben. Und die wird wohl schwerer Tobak für mich. Ich bin gespannt, was dann passiert. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.